Tag war zweite Klasse, einen ganzen Tag in die Themen der Zonen auf und die Schlachtfelder, übernachten erstklassige Verpflegung, Wein, Kaffee, Trinkkeller, Passformalitäten und Visum von Basel, ist wieder zurück nach Basel, alles inbegriffen in Preise von 117 Franken Schweizer Währung. Kritik. Eine Frau durch das Schlachtfelder, die lief von Berlin, vermittelt den Besuchern den Inbegriff von Frauenhaftigkeit moderner Kriegführung. Es ist nicht nur für das französische Empfinden das Schlachtfeld par excellence, auf dem sich letzten Endes der Riesenkampf zwischen Frankreich und Deutschland entschied. Wer immer diesen Abschnitt mit Hormon im Mittelpunkt gesehen hat, wird auf keinem Schlachtfeld des Westens mehr einen so tiefen Eindruck erhalten. Wenn der ganze Krieg Frankreich 1.400.000 Tote gekostet hat, so fiel fast ein Drittel von diesen in dem ein paar Quadratkilometer umfassenden Sektor von Berlin und der als doppelt so stark war wie die Verluste der Deutschen. In einem kleinen Abschnitt, wo mehr als 1 Million, vielleicht 1,5 Millionen Menschen verbluteten, gibt es keinen Quadratzentimeter Oberfläche, der nicht von den Granaten durchwühlt wurde. Man durchfahre hernach das Gebiet der Argonnen und Somme-Kämpfe, man durchwandere die Ruinen von Reims, man kehre zurück über Saint-Pierre und durch den Priesterwald. Alles ist nur die kleinliche Wiederholung von Einzelheiten, die sich bei Verdun zu einem unerhört großartigen Gesamtbild von Grauen und Schrecken vereinigen. Die Teilnehmer erhalten nach Einzahlung von 117 Franken ein Ticket, durch das ohne jede weitere Auslage Folgendes geboten wird. Sie fahren im Schnellzug zweiter Klasse abends von Basel ab. Sie werden am Bahnhof in Metz abgeholt und im Auto ins Schlachtfeld geführt. Sie übernachten in einem erstklassigen Hotel, Bedienung und Trinkgeld inbegriffen. Sie erhalten am Morgen ein reichliches Frühstück. Sie fahren in einem bequemen Personenauto in Metz ab und durch das Schlachtfeldergebiet von 1870-71 gerade noch. Sie besichtigen in Etat unter erklärender Führung das hochinteressante Blockhaus, Quartier des Kronprinzen und Sitz eines großen deutschen Hauptquartiers. Sie fahren durch die zerstörten Dörfer ins Festungsgebiet von Pro mit den riesigen Friedhöfen mit Hunderttausenden von Gefallenen. Sie besichtigen unter Führung die unterirdischen Kasematten des Forts Pro. Sie besuchen das Ossier, Weinhaus von Clermont, wo die Überreste der nicht agnostizierten Gefallenen fortwährend eingeliefert und aufbewahrt werden. Sie haben freien Eintritt ins Fort Clermont. Sie besuchen die Tranchée de Bayonnette und des Saint-Sévillis. Sie fahren aber Ravin de la Mort entlang, an der Carrière de Grosmont, an Trans-Sauvert vorbei, am Fuß der Fuhr-Alber nach Verdun. Sie erhalten im besten Hotel von Verdun ein Mittagessen mit Wein und Kaffee, Trinkgeld inbegriffen. Sie haben nach dem Essen Zeit zur Besichtigung des erschossenen Verdun der Ville Martyr. Sie fahren am Nachmittag zurück durch das Schrecken vom Die lange wieder durch das Kampfgebiet von 70-71 nach Kravelow und Metz. Sie erhalten in ihrem Hotel in Metz ein Diner mit Wein und Kaffee, Trinkgeld inbegriffen. Sie werden nach dem Nachtessen im Auto zur Bahn gebracht. Sie fahren im Nachtschnellzug zweite Klasse zurück nach Basel. Alles inbegriffen im Preis von 117 Franken bei reichlicher Verpflegung in erstklassigen Gasthäusern. Anerkennungs- und Anschreiben von früheren Reiseteilnehmern liegen in großer Zahl in unserem Büro auf. Aber was bedeutet wieder jenes Gesamt? und nachher